hey Mutter, hey Mutter, so böse war ich nie. Yamaha FS1R, Yamaha FS1R. Da hilft nur probieren, probieren, lesen und probieren. Hey du, hey boah, boah, boah, hey boah, boah, hey boah.